Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute mit einer iOS App, wer hätte es gedacht, und danach, nachdem ich die App besprochen habe für euch, mit ein paar Worten zum Honor 8, was gestern, also am 24. August vorgestellt wurde. Heute haben wir Donnerstag, den 25. August. Guten Morgen übrigens. Die App ist oder heißt Dubsmash. Universal App gratis. Versionsnummer 2.8.0 liegt vor. 40,2 Megabyte groß. Deutsch und Englisch sind nur einige Sprachen, die unterstützt werden. Erfordert mindestens iOS 8.0 oder neuer. Und hat bei 2009 Gesamtbewertung eine Durchschnittssternebewertung von 4 Sternen. Ich lese einfach mal die Beschreibung vor. Sag's mit einem Dub. Erstens, wähle ein bekanntes Zitat. Zweitens, nimm ein Video dazu auf. Drittens, teile das fertige Dub mit deinen Freunden. Dubsmash ermöglicht dir, den witzigsten Weg zu kommunizieren. In nur wenigen Sekunden kannst du dein Video mit einem bekannten Zitat hinterlegen und sofort mit deinen Freunden teilen. Dubsmash macht dich zum perfekten Schauspieler. Lass andere für dich reden oder stelle ganz eigene Sounds in Sekundenschnelle. Neben dem Erstellen von Dubs hast du außerdem die Möglichkeit, deine persönliche Kollektion von Lieblingszitaten zu erstellen und sie der Dubsmash-Community zu präsentieren. Mit Dubsmash wirst du garantiert zum Höhepunkt jeder Unterhaltung. Ja, das ist die App. Man sucht nach Kategorie geordnet irgendwelche ja, zum Beispiel aus Filmen oder so sind die häufig irgendwelche Zitate halt aus und dann muss man irgendwie ein Video aufnehmen mit seiner Frontkamera und kann sich dazu bewegen oder irgendwie sowas. Ich habe das mal ausprobiert, zweimal angefasst, danach ja nie wieder angefasst. Wahrscheinlich bin ich zu alt dafür. Ich weiß es nicht. Ich kann mir durchaus vorstellen, falls es nicht schon inzwischen durch keine Ahnung, Snapchat, Musical.ly oder sonst was abgelöst wurde, dass es da draußen durchaus Leute gibt, die ihre Freude finden werden an Dubsmash. Ich für meinen Teil gehöre nicht dazu. Bin ganz froh, wenigstens ein paar Worte über die App verloren zu haben. Und ja, werde sie dann auch löschen. So leid es mir irgendwie auch tut. Ich habe es ja immer lieber gerne, dass ich Apps mag. Aber gut, man kann nicht alles haben. Download-Empfehlung, ja, nein. Ich weiß es nicht genau. Es ist gratis, guckt es euch einfach an. Vielleicht werdet ihr Freude daran haben. Kommen wir zum Honor 8. Das Honor 8 wurde, wie gesagt, gestern vorgestellt, am Mittwoch, beziehungsweise es war die europäische Vorstellung, weil es wurde schon vor einiger Zeit für den chinesischen Markt vorgestellt, also ist das Gerät an sich tatsächlich keine so großartige Überraschung gewesen. 399 Euro kostet das Honor 8 in Deutschland. Gehen wir einfach mal die technischen Daten durch. Es gibt verschiedene Farben, nämlich Midnight, Black, Pearl, White und Sapphire oder Sapphire Blue, also Blau. Und gerade in Blau, finde ich, ist das ein, jedenfalls auf den Bildern, ein verdammt schönes Smartphone. Ich versuche übrigens auf jeden Fall, beziehungsweise ich habe schon angefragt nach einem Testgerät. Ich hoffe, da kommt was. Gehen wir nochmal die technischen Daten durch. 5,2 Zoll Display, da bleibt sich Honor treu. 1920x1080 Pixel Auflösung, also Full HD Display. Da kann man jetzt irgendwie drüber meckern oder auch nicht. Ich denke, bei so einer Größe ist Full HD durchaus noch ja vollkommen in Ordnung. Mehr ist natürlich schön, aber mehr verbraucht halt auch mehr Strom und so. Ja. Es gibt eine Dual-Kamera, 12 Megapixel, Dual-Kamera, 8 Megapixel, Frontkamera. Es ist wohl wieder ein, es ist im Prinzip derselbe Kamerasensor wie im Huawei P9. Es ist wohl auch wieder, dass die eine, wenn ich das richtig verstanden habe, Farbe aufnimmt, die andere monochrom. Die Kamera-App sieht ein bisschen anders aus als bei Huawei, aber auch es gibt wieder einen Pro-Modus drin und das sieht alles ganz hübsch und gut aus. NFC ist integriert, Bluetooth 4.2 ist integriert, eine Infrarot-Fernbedienung ist integriert, um zum Beispiel für euren Fernseher, Musikanlage etc. pp. Ihr wisst schon. 3000 mAh Akku mit Schnellladefunktion, Bluetooth 4.2. Es ist, als Prozessor gibt es einen High Silicon Kirin 950 Prozessor. Android 6.0 ist vorinstalliert mit der Immersion UI 4.1. Da hat ja jetzt Huawei doch gerade angekündigt, bis zu oder auf jeden Fall 2 Jahre Software-Updates. Da sieht das Ganze natürlich schon ganz gut aus. Damit 4 GB RAM hat das Gerät, 32 GB internen Speicher, WLAN AC ABGN 2,4 und 5 GHz USB 2.0 USB Type-C Anschluss allerdings. Die Maße sind, das Gewicht 153 Gramm, 145,5 mal 71 mal 7,45 Millimeter. Es gibt einen Fingerabdruckscanner, der noch schneller sein soll, noch besser sein soll, der auch gleichzeitig der Smart Key ist, zum Beispiel, um eine App schnell zu starten auf der Rückseite. Es gibt, es ist ein Dual-SIM-Gerät. Und Micro-SD-Karten könnt ihr auch noch einschieben. Da, wenn ich das richtig gelesen habe, allerdings wieder ein Hybrid-Slot. Also entweder eine SIM und eine Micro-SD oder 2 SIMs und keine Micro-SD. Man möge mich doch einfach irgendwie... ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, zum Beispiel, wenn ich mich da geirrt habe. Ja, das ist das Gerät. Es ist teurer als das Honor 7. Es ist genauso teuer im Prinzip wie das OnePlus 3. Von der Hardware kann es meiner Meinung nach durchaus in der Oberklasse mitspielen, zwar im Mittelklasse-Preis oder relativ, also es ist kein Preisbrecher, sagen wir mal so. Es sieht äußerst schick aus. Es scheint mir ein wirklich feines Gerät zu sein. Ich persönlich bin ein großer Fan der Immersion UI Oberfläche und ja, gerade in Blau, ja, gefällt mir gut. Was gibt es noch zu sagen? Ihr könnt es vorbestellen auf vmall.eu, ich habe einen Link in die Shownotes gepackt zur heutigen Folge 640. Ja, dass ich ein Fan bin von Immersion UI, habe ich schon gesagt. Und das ist das erste Honor-Gerät, was mich wirklich reizt, vom iPhone zu wechseln. Das muss ich jetzt einfach mal so ganz klar sagen. Und wenn man sich überlegt, dass das iPhone wieder ja wahrscheinlich um die 800 Euro rumkosten wird, also die Variante, die sich lohnt, nicht die kleinste, dann kann man sich schon überlegen, ob man wirklich so viel Geld ausgeben muss. Nein, beziehungsweise man muss sich eigentlich gar nicht überlegen, ob man so viel Geld ausgeben muss. Es reicht auch ein Honor 5X für unter 200 Euro eigentlich. Beziehungsweise es reicht auch ein Lumia 640 für 100 Euro, wenn man nur simple Smartphone-Aufgaben machen will. Ich habe immer noch so ein bisschen das Problem, von iOS wegzugehen und komplett zu Android zu wechseln, weil ich hatte bis jetzt so zum Beispiel Kamera-App oder Kalender-App oder so noch nie unter Android gefunden, die zum Beispiel mitkommt mit Fantastical unter iOS. Nun ist bei Huawei Honor der Vorteil, jedenfalls für mich, dass die eigenen Standard-Apps halt nicht aussehen wie die nicht so schöne schönen eigenen Google-Apps, sondern eher wie iOS und ja, aber gut, lasse ich das. Das ist eigentlich ein anderes Thema, das hat mit dem Gerät an sich überhaupt nichts zu tun. Halten wir fest, ein ja immer noch eher Mittelklasse-Preis, der an der am Oberklasse-Preis kratzt mit einem Gerät, was sehr schick ist, jedenfalls in meinen Augen, und durchaus Oberklasse-Ausstattung hat. Wie gesagt, meine persönliche Meinung in meinen Augen. Vielleicht kauft es sich ja einer von euch und kann mir mal erzählen, wie es ist. Ich wäre auf jeden Fall interessiert dran, das zu hören. Und damit endet die Folge von heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag, sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.